Mit den Besiegten. Aus gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Mit den Besiegten. Preist ihr den Heldenlauf der Sieger, schmückt sie mit dem Ruhmeskranz, euch daran zu weiden. Ich will indessen in den Staub gebückt, Erniedrigung mit den Besiegten leiden. Geringstes Volk, verpönt, geschmäht, verheert und bis zur Knechtschaft in die Knie gezwungen. Du bist vor jedem Stolzeren mehr wert, als wär mit dir ich einem Stamm entsprungen. Heiß brennt mich Scham, wenn das Triumphgebraus dem Feinde Fall und Untergang verkündet. Wenn über der Zerstörung tost Applaus und wilder noch die Machtgier sich entzündet. Weit lieber doch besiegt sein als verführt von eitlem Glanz und wenn auch am Verschmachten und ob man gleich den Fuß im Nacken spürt, den Sieger und das Siegerglück verachten. Ende von Mit den Besiegten.